begeben wir uns auf einer kurzen Stippvisite an drei Orte, die nur je rund 30 Kilometer von Bad Dürrenberg entfernt liegen. Sie entstammen einer subarktischen, rund 15.000 bis 16.000 Jahre alten Phase des Magdaleniens, sind also gut 6.000 bis 7.000 Jahre älter als unser Schamaninnengrab. Die jährliche Durchschnittstemperatur betrug damals bibbernde minus 2 Grad Celsius. Nördlich der kleinen Stadt Nebra ragt ein Bergsporn in das Flusstal der Unstrut. Die etwa 35 Meter hohe Felsterrasse gewährt einen hervorragenden Ausblick. Nach Norden öffnet sich eine weite Senke, nach Süden verengt sich die Flussaue auf weniger als 300 Meter. An diesem Nadelöhr war die Jagd auf Pferde und Rentiere bestens zu organisieren. An Tränke und Furt waren die Tiere leicht zu erlegen. Die Beute musste nicht weit geschleppt werden und am Fluss konnten Felle und Werkzeuge gereinigt werden. Der Archäologe Dietrich Manja identifizierte auf dieser Klippe einen Wohnplatz von Jägern. Zwar waren Teile durch eine spätere Burganlage zerstört, doch existierten noch genügend Befunde eines Zeltgrundrisses mit einem Durchmesser von fast 7 Metern. Das Zelt hatte in einer windgeschützten Mulde gestanden. Es fanden sich mehr als 12.000 Steinartefakte und über 5.000 Knochenreste. Der Platz war viele Monate bewohnt und wurde wiederholt aufgesucht. Steine pflasterten den Boden, darunter verbargen sich Vorratsgruben. Die hohe Anzahl von Schneehuhnknochen, aber auch von Schneehasen und Eisfüchsen, spricht für ein Herbst- und Winterquartier. Gerade letztere wurden wegen des Fells gejagt, das in der kalten Jahreszeit besonders dicht war. Mammuts und Wollnashörner trotteten zwar noch durch die Region, gehörten aber wohl nur in Ausnahmefällen ins Beutespektrum der Jäger von Nebra.